Wir reden endlich über das Thema, über das ich seit Wochen und Monaten reden möchte, ne? Gut, dass du das jetzt selbst schon ansprichst. Ich habe mich bereits die ganze Zeit gefragt, warum du neuerdings einen Kaffee trinkst, anstatt eine Zigarette zu rauchen. So wie früher, als dein Format noch Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier hieß. Das war doch eigentlich ein tolles Gimmick und hat so richtig schön deine Authentizität demonstriert. Klar, mit dem Rauchen aufhören ist grundsätzlich besser für die Gesundheit. Und darum würde ich dir auch niemals davon abraten wollen. Aber bist du dir sicher, dass wirklich nur die Gesundheit der Grund war? Naja, immerhin wird bei Funk wenigstens an einer Stelle auf den Bildungsauftrag geachtet. Aber Spaß beiseite. Moritz Neumeier möchte mit uns über ein anderes Thema reden, nämlich Frauenquote. Zuerst aber etwas Kontext. Moritz verteidigt die Idee einer Frauenquote in diesem Video und beantwortet dazu einige Nutzerkommentare, die er erhalten hat. Auf welchen spezifischen Aspekt der Frauenquote er sich bezieht, beschreibt er selbst folgendermaßen. Die Idee ist, dass seit dem 01.01.2016 eine bestimmte Anzahl von Firmen in Deutschland, und das sind eigentlich nur 101 Firmen, die an der Börse sind, die haben eine Quote bekommen. Das heißt, da müssen im Aufsichtsrat 30% Frauen sitzen und von jedem Vorstandsposten, der vergeben wird, soll ein Drittel nachher an Frauen gehen. Das ist korrekt. Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen ist nun seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft und inzwischen ist genügend Zeit vergangen, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sehr hat sich also die Anzahl der Frauen in Aufsichtsräten und Führungspositionen in den ca. 100 börsennotierten Unternehmen verändert? Und dann können wir ja mal gucken, wie gut das funktioniert hat. Bei den 101 Firmen hat es geklappt. Ne? 25,6% der Aufsichtsräte da sind von Frauen besetzt. Das ist gut. Ich stehe deinen Zahlen zwar etwas skeptisch gegenüber, denn die Quellen, die ich gefunden habe, reden von einem Frauenanteil in Aufsichtsräten von ca. 27%, aber das soll hier jetzt nur eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger ist die Frage, warum Moritz uns nur die halbe Geschichte erzählt und nicht erwähnt, wie hoch der Frauenanteil in Aufsichtsräten vor Einführung der gesetzlichen Quote war. Zu Beginn des Jahres 2016 befand sich nämlich der Frauenanteil in den Aufsichtsräten in den größten deutschen Unternehmen bei durchschnittlich 23%. Könnte der Grund für die Nichterwähnung der Ausgangsposition dafür sein, dass dann dein bei den 101 Firmen hast geklappt nicht mehr ganz so viel Gewicht haben würde? Dieser Anstieg von ca. 4% ist nämlich ganz gut vergleichbar mit dem Anstieg des Frauenanteils zwischen 2013 und 2014 mit ungefähr 3,3% oder zwischen 2015 und 2016 mit ebenfalls ca. 3%. Ob eine Verbesserung von unter einem Prozent wirklich als Erfolg zu werten ist, dürft ihr gerne selbst entscheiden. I'm not sure. I'm afraid we need to use math. Alle anderen 3500 Firmen, die an der Börse sind, die haben auch eine Quote. Aber da hat man getestet, ob es vielleicht auch reicht, dass man das nicht festschreibt, eine Zahl, sondern die dürfen sich selber eine Zahl aussuchen. Nein, das ist so eine Freiwilligenquote. Lassen wir mal die etwas unangebrachte Verwendung des Begriffs freiwillig im Zusammenhang mit dem Zwang einer selbst auferlegten Zielvorgabe außer Acht. Was willst du mit dieser Gegenüberstellung sagen? Dass eine freiwillige Quote grundsätzlich nichts bringt? Schauen wir uns noch einmal den Verlauf der Daten an. Es lässt sich feststellen, dass es einen eindeutigen Trend hin zum Anstieg des Frauenanteils in Aufsichtsräten gab. Und zwar verstärkt ab 2011. Dem Jahr, in dem mehrere große deutsche Unternehmen freiwillig eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet haben, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Diese zeigte offensichtlich einen Erfolg, und zwar alles vor der Einführung einer gesetzlich festgeschriebenen Quote. Könnten wir hier einem Mysterium auf der Spur sein? Von 160 Firmen, die das freiwillig machen dürfen, die sagen dürfen, wir wollen in Zukunft so und so viel Quote machen, haben 110 von 160 Firmen gesagt, unser Ziel im Vorstand sind 0% Frauen. So viel also zur freiwilligen Quotengeschichte. Wer hätte das erwartet? Eine freiwillige Quote wird den Unternehmen auferlegt und diese versuchen alles, um diese freiwillige Quote nicht erfüllen zu müssen. Vielleicht sollte man sich die Frage stellen, ob eine Erhöhung des Frauenanteils nicht vielleicht eher durch einen Wandel gesellschaftlicher Werte, wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und der allgemeinen Unternehmenskultur erreicht wird, anstatt diese Veränderung per Gesetz erzwingen zu wollen. Nur so ein Gedanke. Insgesamt ist es also so, 50% der Menschen, die in Deutschland arbeiten, sind Frauen. Das heißt, unten auf der untersten Schiene von Arbeitnehmern sind es Frauen. Je höher du in der Pyramide gehst, also je höher die Positionen werden, desto weniger Frauen sind das. Bis du ganz am Ende an der Spitze bist und siehst, es gibt nur eine einzige Frau, die Vorstandsvorsitzende ist in Deutschland bei RTL. Und die hat nur eine halbe Stelle. Also die muss sich auch ihren, die muss das mit einem Mann teilen. Weil erstmal mal gucken, man weiß ja nicht, ob sie das gut kann. Und das kann nicht sein. Und warum kann das nicht sein? In einer Gesellschaft, die aus Millionen von Individuen mit den unterschiedlichsten Interessen, Wünschen und Lebensentwürfen besteht, würde es mich sehr überraschen, wenn wir eine Parität in allen, nein, sogar nur in der Mehrheit aller Gesellschaftsbereiche erhalten würden. Deine Grundannahme beruht offenbar darauf, dass sich Männer und Frauen in ihren Interessen gleichen. Falls dem so ist, musst du dich jetzt bereits enttäuschen. Aber mehr dazu später. Eine Frage, die aber von euch gestellt wurde, ist, warum ist das so? Und die Antwort ist ziemlich simpel. Männer bevorzugen Männer. Patriarchy. Dun, dun, dun. Das ist ja nicht mal bewusst, das läuft ganz unterbewusst ab. Die meisten Soziologen, die du fragst, sagen, das ist ja nicht Absicht. Und es ist ja nicht mehr nur so, dass Männer Männer bevorzugen, sondern du bevorzugst das, wenn du irgendwo auf einer hohen Position sitzt, holst du das nur hoch, was dir gleicht. Aha, welch wunderbare Logik. Männer bevorzugen Männer. Aber komischerweise nur in hohen Positionen der Wirtschaft und in ganz bestimmten Branchen. Warum finden wir diesen vermeintlichen Effekt immer weniger, je weiter wir in die untere Unternehmenshierarchie gehen? Legt sich ab dem mittleren Management bei Männern ein Schalter im Kopf um und die Diskriminierungsmaschinerie wird in Gang gesetzt? Und wie verhält es sich in Berufsgruppen mit einem mehrheitlichen Frauenanteil? Sollten wir da nicht einen gegenteiligen Effekt erwarten, nämlich dass Frauen andere Frauen bevorzugen? Oder ist dieser Effekt geschlechtsspezifisch? Dafür, dass du diesen Vorgang als Fakt präsentierst, schließlich haben dir das Soziologen gesagt, ergeben sich da doch ziemlich viele ungeklärte Fragen. Und das sind meistens Leute, die reich sind, weil deren Eltern auch schon reich waren. Und ein ganz paar andere. Das heißt, im Durchschnitt sind Vorstandsvorsitzende in Deutschland zu über 95% Männer, zu über 75% Deutsch, zu noch mehr Prozent Weiß. Soll das jetzt heißen, dass Frauen nicht in reichen Familien geboren werden? Und warum die deutliche Mehrheit der Führungskräfte weiß und deutsch ist, in einem Land, in dem die deutliche Mehrheit der Bevölkerung weiß und deutsch ist, muss ich jetzt nicht noch erklären, oder? Vor allem scheinen dir zwei durchaus wichtige Faktoren für diese Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften nicht in den Sinn gekommen zu sein. Erstens, wie hoch ist der weibliche Mitarbeiteranteil in einem Unternehmen? Und zweitens, wie viele Frauen bewerben sich überhaupt auf die entsprechenden Stellen als Führungskraft? Sollte die Antwort auf diese Fragen in beiden Fällen lauten, zu genau gleichen Anteilen, dann würde deine Prämisse zumindest ein bisschen Glaubhaftigkeit besitzen. Aber dem ist nicht so. Die Berufsinteressen von Männern und Frauen unterscheiden sich deutlich, welches sich mit einem kurzen Blick auf die Statistiken über den Frauenanteil in verschiedenen Berufsgruppen herausfinden lässt. Vor allem die Bereiche Industrie, Produktion, Energie, Informatik und Forschung allgemein sind männerdominiert. Und zwar nicht nur auf Führungsebene, sondern auch auf den untersten Ebenen eines Unternehmens. Schauen wir uns parallel dazu die Top 30 der DAX-Unternehmen an, sehen wir Folgendes. BASF, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche Post, Telekom, E.ON, Siemens, Lufthansa, RWE, SAP. Das korreliert doch eigentlich schon ganz gut, nicht wahr? Das passt außerdem sehr gut mit aktuellen Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit der durchschnittlichen Interessensverteilung der beiden Geschlechter zusammen. In der Studie Men and Things, Women and People, A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests aus dem Jahr 2009 berichten die Autoren Su et al. Von einem signifikanten Unterschied der Geschlechter zwischen den von ihnen definierten Gruppen von Interessen, betitelt Objekte und Menschen. Zitat: Except for a few variables, such as quantitative reasoning and spatial ability, past research on individual differences domains other than interests has generally suggested that sex differences are small. The present study, however, revealed substantial sex differences in vocational interests. The largest difference between men and women was found along the things-people dimension, with men gravitated toward things-oriented careers and women gravitated toward people-oriented careers. Men generally showed more realistic and investigative interests, as well as stronger interests in the STEM areas. In comparison, women tend to have more artistic, social and conventional interests and to express less interest in the STEM fields. Blicken wir ein zweites Mal auf die Daten des Frauenanteils verschiedener Berufsgruppen. Wo finden wir die meisten Frauen? Erziehung, Medizin, Verkauf, Tourismus und Gaststättengewerbe, Lehre. Alles Berufe, in denen direkter Kontakt und Arbeit mit Menschen die vorrangige Aufgabe ist. Und wo finden wir wenige Frauen und viele Männer? Alles, was die Arbeit mit Dingen bzw. Objekten in den Vordergrund stellt. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Und zwar die Finanzdienstleistungen, in denen mehrheitlich Frauen beschäftigt sind und in denen gleichzeitig die großen Banken Teil der 30 Top-DAX-Unternehmen sind. Warum finden wir hier trotzdem nur einen geringen Frauenanteil in den Führungspositionen? Vielleicht gibt uns der Blick auf eine andere Berufsgruppe mehr Klarheit. Medizinische Gesundheitsberufe. Noch genauer, Ärzte. Die Ärzte Zeitung berichtet mit Berufung auf die Mar-Med-Studie im Jahr 2012 darüber, warum in der Medizin vorwiegend Männer in den Top-Positionen sitzen. Zitat: Die Zwischenergebnisse der Studien zeigen, dass die Geschlechter im praktischen Jahr bezüglich der präferierten beruflichen Endposition nach der Weiterbildung unterschiedliche Vorstellungen haben. Männer streben in der Regel die höheren Positionen an. Weibliche PJler präferieren als Endposition ihrer Laufbahn oft schon die Fachärztin im Krankenhaus, über 20%, während nur rund 6% der männlichen PJler diese Präferenz als Endposition angeben. Den Oberarzt als berufliche Endposition präferieren dagegen fast 40% der männlichen, aber nur rund 27% der weiblichen PJler. Noch deutlicher werden die unterschiedlichen Einstellungen bei der Position Chefarzt. Rund 12% der Männer, aber nur 2% der Frauen im praktischen Jahr nennen diese Präferenz. Warum es diese unterschiedlichen Präferenzen gibt, haben sie nun kulturelle oder biologische Ursachen oder eine Mischung beider Aspekte als Grundlage, sei einmal dahingestellt. Dieses Muster lässt sich jedoch in allen Bereichen der Berufswelt wiederfinden und muss bedacht werden, wenn die reale Situation des Arbeitsmarkts akkurat beschrieben und erklärt werden soll. Schlagen wir jetzt wieder den Bogen zu unseren beiden Ausgangspunkten. Frauen und Männer tendieren bei ihrer Berufswahl in unterschiedliche Richtungen und zeigen auch unterschiedliche Präferenzen bei den gewünschten beruflichen Endpositionen. Ein Unternehmen, welches also in einer Branche aktiv ist, in der grundsätzlich bereits sehr wenige Frauen arbeiten, wird allein statistisch gesehen bereits sehr schlechte Karten dafür haben, Führungspositionen mit weiblichem Personal zu besetzen. Wenn diese wenigen Frauen dann auch noch signifikant seltener eine hohe Position in einem Unternehmen anstreben, dann sollte die aktuelle Verteilung der Geschlechter in Führungspositionen eigentlich niemanden verwundern. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Verteidigung vieler Unternehmen, dass sich einfach nicht genügend geeignete Bewerberinnen für bestimmte Positionen finden, an Glaubwürdigkeit. Und das alles ohne Diskriminierung. What a twist! Und das führt dazu, dass in deutschen Vorständen mehr Leute Thomas heißen, als dass Vorstandsmitglieder Frauen sind. Das ist nicht richtig. Mehr Menschen heißen Thomas als Leute, die keinen Pimmel haben, in Chefposition. Das kann nicht richtig sein. Deswegen bin ich für eine Quote. Leute fragen, ja, aber warum? Warum soll man das denn überhaupt? Ist das nicht sexistisch, Frauen zu bevorzugen? Nee. Doch, eine Quotenregelung kann durchaus als sexistisch betrachtet werden. Damit wird nämlich eine sogenannte Soft Bigotry of Low Expectations, auf Deutsch die Doppelmoral der geringen Erwartung, präsentiert. Frauen werden durch Quotenregelungen nämlich, bewusst oder unbewusst, negative Eigenschaften zugeschrieben, da sie es vermeintlich nicht aus eigener Kraft schaffen können, sich in der Berufswelt zu behaupten und daher auf staatliche oder gesellschaftliche Hilfe angewiesen sind. Dadurch wird zwangsläufig ein Bild von Schwäche und mangelnder Kompetenz vermittelt und reproduziert somit selbst sexistische Stereotype. Wenn du die Jobs da oben, in der Chefposition, also ganz oben und in der Mitte des Managements und ganz unten an Frauen gibst, zu 30 oder 40%, dann ist es erstens ein gutes Vorbild für andere Frauen. Weil bisher sieht eine Frau, alles klar, ich fange an zu arbeiten und ein Mann fängt an zu arbeiten und nach 10 Jahren bin ich hier und Männer sind hier. Das heißt, es gibt die Idee von, Frauen können überhaupt Chef werden, gibt es bei den Leuten gar nicht. Wenn du also anfängst zu sagen, ihr müsst Frauen als Chef machen, dann können andere Frauen sehen, ah, okay, ich habe eine Chance. Ah, na gut, dann versuche ich das auch. Ah, da ist sie wieder. Die Soft Bigotry of Low Expectations. Nur wenn Frauen sehen, dass sie aufgrund ihres Geschlechts zum Chef gemacht werden müssen, kommen sie überhaupt auf die Idee, es zu versuchen. Schon klar. Ja, aber warum soll man Frauen überhaupt helfen? Was haben wir denn davon? Das wurde untersucht. Es gibt ja Länder, da ist es nicht so. In Deutschland ist es noch so, dass das Bild ist, Männer gehen arbeiten, Frauen vielleicht auch, wenn sie Zeit haben neben den Kindern. Ach ja, Frauen. Die führen ja grundsätzlich so ein Lotterleben. Vor allem die jungen Frauen, die entscheiden mal von heute auf morgen, ob sie denn lieber arbeiten gehen wollen oder sich um die Kinder kümmern oder sich von ihrem Lebenspartner versorgen lassen. Das zeigen natürlich auch die Statistiken. Not. In Schweden wurde dieses Bild redigiert seit den 70ern, 1970. Da gibt es auch so eine Quote, weil man gesagt hat, wir wollen, dass Männer und Frauen gleich, dass die einigermaßen gleich behandelt werden. Deswegen gibt es da die Frauenquote und es gibt viel mehr Unternehmen, in denen 40% der Aufsichtsräte und der Vorstände Frauen sind. Das führt dazu, dass die Effizienz extrem gesteigert wird. Das geht so weit, dass die Werteentwicklung bei solchen Unternehmen doppelt so hoch wie bei anderen. Leider kann ich deine Behauptung nicht direkt adressieren, da du es nicht für nötig gehalten hast, diese Aussage mit einer entsprechenden Quelle zu belegen. Als ich jedoch nach Studien gesucht habe, die diese Behauptung entweder belegen oder widerlegen, bin ich in erster Linie auf Untersuchungen gestoßen, die den Effekt einer diversen Arbeitnehmerschaft deutlich relativieren. Auch wenn durchaus von positiven Effekten auf die Produktivität berichtet wird, so entstehen an anderer Stelle neue Kosten, die mit einer homogeneren Mitarbeitergruppe nicht oder nur seltener auftreten. Sehr häufig wird darauf verwiesen, dass es sich dabei um ein Nullsummenspiel handelt, wenn man möglichst viele relevante Faktoren in diese Berechnung mit einbezieht. Außerdem wird hier die gleiche Argumentationsschiene wie beim Gender Pay Gap gefahren. Unternehmen haben selbst das größte Interesse daran, eine Profitmaximierung zu erreichen. Vor allem Top-Unternehmen, um die es in der Debatte ja hauptsächlich geht. Müssten die Unternehmen nur mit dem Finger schnippen, um eine Verdopplung der Werteentwicklung durch eine diversere Führungsriege zu erreichen, dann wäre das schon vor sehr, sehr langer Zeit passiert. Entweder fehlen entsprechend qualifizierte Bewerberinnen oder der Effekt, den diese auf das Unternehmen haben würden, ist so marginal, dass es nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste steht. Vielleicht nicht unbedingt gerade nett, aber es zeigt, wie wenig hier offenbar mit ökonomischen Anreizen argumentiert werden kann. Man kann aber natürlich auch weiterhin die mehr von der Diskriminierung erzählen. Man sollte diese nur auch vielleicht entsprechend belegen. Betriebe können familienfreundlicher werden. Bisher ist das eher so ein Gegenargument für Leute, die sagen, ja gut, klar, willst du Frauen nicht anstellen. Es geht ja um Leistung und Frauen kriegen Kinder. Und deswegen sollen die das denn, warum soll man die einstellen? Die können weniger arbeiten, weil die mehr Windeln wechseln. Das ist kein gutes Argument. Doch, das ist sogar ein sehr gutes Argument. Zumindest dann, wenn man die bereits genannte Effektivitäts- und Produktivitätsmaximierung ganz oben auf der Prioritätenliste stehen hat. Das mag einem nicht unbedingt schmecken. Und hier muss ganz klar ein gesellschaftlicher Kompromiss zwischen Arbeitgeberinteressen und dem Schutz weiblicher Arbeitnehmer gefunden werden. Aber dieser Konflikt wird so lange weiter bestehen, wie der weibliche Körper mit den hohen Reproduktionskosten des Kinderkriegens verbunden ist. Das ist natürlich unter keinen Umständen ein legitimer Grund, um Frauen in irgendeiner Weise bei Bewerbungen zu benachteiligen. Aber die größere Vorsicht von Arbeitgebern bei der Einstellung weiblicher Bewerber ist nun mal eine Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt. Ob sich das mit einer höheren Anzahl weiblicher Vorstände und Aufsichtsratmitglieder ändern wird, halte ich doch erst einmal für sehr unwahrscheinlich. Gibt ja aber auch Frauenberufe. Muss ja auch eine Männerquote geben. Jetzt gibt ja auch Berufe wie Kindergärtner, da gibt es ja keine Männer. Ja, aber das liegt nicht daran, dass Männer strukturell benachteiligt werden, sondern dass Kindergärtner erstens arschviel arbeiten, dass ein anstrengender Job ist und drittens kein Geld dafür bekommen, deswegen will kein Mann das machen. Diesen Clip habe ich eigentlich nur im Video gelassen, weil ich im ersten Moment nicht glauben konnte, dass so ein dümmlicher Satz wirklich über die Lippen eines menschlichen Wesens fließen kann. Abgesehen von der Tatsache, dass Männer im statistischen Mittel weniger Interesse an der Arbeit mit Menschen haben, muss man sich Moritz' Verdrehung der Tatsachen wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Dass Männer bereits seit Jahren aktiv davon abgehalten werden, den Beruf des Erziehers einzuschlagen, weil jeder Mann, der mit Kindern arbeiten möchte, sofort unter den Generalverdacht der Pädophilie fällt, ist natürlich kein Grund für diese Entwicklung. Vielleicht solltest du dir, Moritz, noch ein zweites oder drittes Mal überlegen, wie echte Diskriminierung seitens des Arbeitgebers, besorgter Eltern und der Gesellschaft insgesamt aussehen kann. Aber nein, Männer werden nur keine Erzieher, weil sie keinen Bock auf einen Arsch voll Arbeit haben. Männer wählen per Definition natürlich nur Jobs, die nicht anständig sind, haufenweise Kohle bringen und mit 5 Stunden Arbeit pro Woche von ihrem Sofa aus erledigt werden können. Dann gibt es das Argument, und das war das meistgenannteste, Frauen wollen das ja auch nicht geschenkt bekommen. Frauen wollen ja nicht eine Position, weil, oh, die sind Frauen, sondern weil sie sich verdient haben. Und diese Argumente werden vor allem von 3 Leuten benutzt. Erstens von Frauen in der Ausbildung oder im Studium, die sagen, ich will das nicht geschenkt bekommen, ich will so Chef werden. Und das verstehe ich gut. Und das verstehe ich, aber dann warte ein paar Jahre und guck, ob du es schaffst. Und wenn du es schaffst, gehörst du zur Kategorie 2, die das sagen. Das sind nämlich die 3 Frauen in Deutschland, die es geschafft haben, Chef zu sein, die dann sagen, das habe ich nicht geschenkt bekommen. Das stimmt. Und dann gibt es die 3. Kategorie, das sind Männer. Männer sind vor allem das Argument von, wir wollen den Frauen dann jetzt schenken. Das ist doch Sexismus auch, denen das zu schenken. Okay, was genau ist jetzt dein Gegenargument? Und das ist Schwachsinn. Ach so, weil diese 3 von dir genannten Gruppen, also junge Frauen in der Ausbildung, Frauen in Führungspositionen und Männer, keine berechtigten Einwände gegen eine Frauenquote haben können, weil sie zu diesen bestimmten Gruppen gehören. Man muss diese Ad hominem-Argumentation einfach lieben. Wenn Frauen eine Ausbildung haben und ein Studium und nach 5 Jahren immer noch keinen Job und immer noch merken, ganz im Ernst, ich krebs hier unten rum, während Männer, die mit mir angefangen haben, da oben sind, dann schenkst du denen das nicht, sondern dann gibst du denen erst von da an die Chance, diesen Job überhaupt zu bekommen, wenn sie gleichwertig qualifiziert sind. Denn das ist bisher nicht der Fall. Sorry, aber wer 5 Jahre nach seinem Studium oder seiner Ausbildung noch immer keinen Job hat, der sollte den Grund dafür vielleicht nicht in seinen Genitalien, sondern in seiner Qualifikation in der Studies oder seiner Persönlichkeit suchen. Außerdem bekommen wir hier erneut einen guten Einblick in dein Weltbild. Frauen bekommen keine Jobs und erreichen auch niemals höhere Positionen. Eine akkurate Beschreibung der Realität. Welches Jahr haben wir doch gleich? 1817? However, aside from the days you'll spend in labor, you will be expected to cook, clean and mind the children. Though it may seem less glamorous than what your husband will be doing for the patriarchy, bear in mind that that's only because it is. Ja, aber das ist doch sexistisch. Männer werden ja benachteiligt im Grunde genommen durch die Frauenquote. Und das stimmt ja so auch nicht. Im Moment gehen 10 von 10 Jobs an Männern. Oh, come on! Das nennt man nicht Benachteiligung. Das nennt man das Beenden von 2000 Jahren weibliche strukturelle Unterdrückung. So ist das nun mal. 2000 Jahre, was? Ach ja, richtig. Weil die Erde ja nur 3000 Jahre alt ist. Oder waren es 6000? Ja, ich weiß, dass das vermutlich nur eine flapsige Bemerkung sein sollte, aber ganz ehrlich, im Zusammenhang mit dem restlichen Bullshit, den du hier präsentiert hast, lässt sich das eigentlich nur noch folgendermaßen zusammenfassen. Das eigentliche Argument, was man heute benutzen, ist von, ja gut, klar, aber da muss man ja woanders ansetzen. Das reicht ja nicht, dass man da irgendwie die Quote einführt. Und das stimmt, das reicht nicht. Es sorgt zwar dafür, dass man vielleicht 10 Jahre die Quote braucht und dann nicht mehr, weil das dann sich von selbst reguliert. Wenn bisher noch nicht jedem klar geworden sein sollte, dass deine gesamte Argumentation für eine Frauenquote auf extrem wackeligen Beinen steht, dann fällt dieses Kartenhaus nun vollends in sich zusammen. 2 Studien, die ich hierfür anführen möchte, stellen insbesondere die allgemeinen gesellschaftlichen und langfristigen Effekte einer gesetzlichen Frauenquote in Frage. Die Studie Breaking the Glass Ceiling, The Effect of Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway aus dem Jahr 2014 hat sich mit den Auswirkungen der im Jahr 2003 in Norwegen eingeführten gesetzlichen Vorschrift einer 40%-Quote von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen befasst. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Zwar konnte die Quote erfüllt werden, wodurch nun mehr Frauen in Führungspositionen vertreten waren, jedoch änderte sich nichts an den Geschlechterverhältnissen in den darunterliegenden Unternehmensebenen. Des Weiteren änderte diese Reform nichts am Gender Pay Gap oder am allgemeinen Verhalten der weiblichen Mitarbeiter. Zusammenfassend sagen die Autoren, "Overall, in the short run, the reform had very little discernible impact on women in business beyond its direct effect on the newly appointed female board members." Außer den Frauen, die direkt von der Quote profitierten, weil sie dadurch in die Vorstände und Aufsichtsräte befördert wurden, waren keine positiven Effekte auf die Unternehmen oder die Gesellschaft insgesamt zu beobachten. Eine weitere Studie mit dem Titel The Rise of Women in Society, Enablers and Inhibitors, a Global Study der Universität Cambridge aus dem Jahr 2015 untersuchte den Einfluss von unter anderem gesetzlichen Frauenquoten über einen Zeitraum von 10 Jahren. Dazu verwendeten die Autoren eine Stichprobe von 1002 Unternehmen aus 41 Ländern und 51 verschiedenen Industriezweigen. Auch hier konnte nicht überraschend gezeigt werden, dass eine Frauenquote direkten Einfluss auf die Zahl der weiblichen Vorstandsmitglieder hatte. Es konnte jedoch kein signifikanter Effekt auf die Amtszeit, die ein weiblicher Mitarbeiter im Vorstand verbringt, festgestellt werden. Auch mit der Einführung einer gesetzlichen Quote blieben die Amtszeiten der weiblichen Vorstandsmitglieder sehr kurz und diesen Befund interpretieren die Autoren selbst als möglichen Drehtüreffekt, bei dem die Einstellung weiblicher Vorstandsmitglieder in erster Linie einen symbolischen Akt darstellt, aber keine Veränderung der grundlegenden Verhältnisse mit sich führt. Fassen wir also zusammen. Moritz Neumeier redet über ein Thema, über das er wenig Ahnung hat. Schlimmer ist jedoch, dass er nicht einmal den Versuch unternimmt, in angemessener Weise auf die Kommentare seiner Zuschauer einzugehen. Für ihn ist das alles, nach eigenem Bekunden, Schwachsinn. Dass das Thema Quotenregelung jedoch ein komplexes und nuanciertes ist, bei welchem auch die persönlichen Interessen und Entscheidungen von Individuen bedacht werden müssen, scheint ihm ebenso fremd wie die Tatsache, dass Personen jedes Geschlechts auf Basis sexistischer Stereotype diskriminiert werden können. Für Moritz scheint Sexismus jedoch nur eine Einbahnstraße zu sein. Und wer seiner oberflächlichen Betrachtungsweise widerspricht, dessen Gegenargumente winkt er locker und flockig ab, als gäbe es darüber überhaupt gar keine Debatte zu führen. Aber dieses Argumentationsmuster scheint bei Funk ja eine Einstellungsvoraussetzung zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den ganzen einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Was haltet ihr von einer gesetzlich festgeschriebenen Quotenregelung? Ich freue mich darauf, mit euch in den Kommentaren darüber zu diskutieren. Alle weiteren Infos und Quellen, die ich für dieses Video herangezogen habe, findet ihr, wie immer, in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rand.